Alle, die ihr eingeschaltet habt, seid herzlich gegrüßt an diesem Sonntagmorgen, an diesem Januartag, der 28. des Januar 2024. Ja, ihr Lieben, wir befinden uns in einer sehr aufregenden und anstrengenden Zeit. Und um ein bisschen mehr zu verstehen, wie diese Zeit im Zusammenhang steht mit dem Wort Gottes, möchte ich über das Wort Gottes zunächst mal was sagen und dann den Bezug zu unserer Zeit herstellen. Der eine oder andere wird es vielleicht schon gemerkt haben, dass die Bibel, also das, was wir als das Wort Gottes bezeichnen, das ist eine Bibliothek aus 66 Büchern, die von 40 Autoren gestreckt über eine vierstellige Anzahl von Jahren hinweg geschrieben wurden. Und was das Überraschende dabei ist, das ist die Tatsache, dass diese 66 Bücher in einer Weise interpretiert werden können, und zwar ohne große Verrenkungen und Allegorisierungen und Hineinspinnereien, können diese so interpretiert werden, dass sie ohne Widersprüche zueinander sind. Und das ist einzigartig in der menschlichen Geschichte, dass so viele Autoren, 40 in Büchern, 66 an der Zahl, über eine Zeit von, sagen wir, knapp 2000 Jahren Texte verfasst haben oder niedergeschrieben haben, die widerspruchsfrei zueinander sind und untereinander auch widerspruchsfrei sind. Das heißt, nicht nur jeder einzelne Text ist widerspruchsfrei in sich, sondern alle diese 66 Bücher sind untereinander widerspruchsfrei. Und da merkt man, dass da eine größere Kapazität dahinter steht. Dass diese Menschen, diese 40 Autoren, gar nicht wirklich die Autoren sind, sondern inspiriert waren von einem anderen, der offensichtlich über all diese lange Zeit hinweg die Dinge kennt und in Zusammenhänge stellen kann, ohne Widersprüche. Und dass das mehr oder weniger nur Sekretär waren, diese 40 Autoren, die etwas von Gott in Empfang genommen haben und für uns aufbewahrt und aufgeschrieben haben. Und wenn man jetzt mal anguckt, was denn in diesen 66 Büchern immer wieder ein Thema ist, dann sind das Gebote oder Regeln, die Gott macht. Und viele Geschichten dazwischen. Und all diese Geschichten, die zeigen uns, wie Menschen mit diesen Regeln umgegangen sind und was die Folgen davon waren. Das heißt, man kann sagen, die Bibel ist eigentlich, wenn man so will, ein juristisches Buch, ist auch ein Geschichtsbuch, aber immer im Hinblick auch auf Dinge, die diese juristischen Regeln betreffen, weil sie einfach zeigt, wie die Folgen aussehen, wenn man sich an die Regeln hält und wie die Folgen aussehen, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Das ist also ein, wenn man so will, ein Gesetzbuch der etwas anderen Art, nicht Paragraph 1, 2, 3 und so weiter, sondern da sind die Auslegungen für die Paragraphen, wenn man so will, schon mit drin enthalten, weil einfach Geschichten aus dem Leben erzählt werden und geschildert wird, wie Gott mit diesen realen Personen in ihren realen Situationen und mit ihren realen Einstellungen zu seinen Regeln dann umgegangen ist. Im Guten wie im Schlechten. Und man sieht auch, wenn man diese 66 Bücher liest, dass die Regeln, die Gott da macht, nicht etwa dazu gedacht sind, uns einzuschränken und uns zu verarmen, uns zu versklaven oder zu unterdrücken, sondern ganz im Gegenteil, sie bieten uns das größtmögliche Maß an Freiheit, aber schränken die Freiheit dort ein, wo, wenn man sie nicht einschränken würde, Schaden für andere, aber auch einem selbst entsteht. Und man merkt daran, dass Freiheit nicht etwa bedeutet, dass man einfach alles tun und lassen kann, was man mag, sondern Freiheit ist etwas, was sich bewegen muss im Zusammenleben mit den anderen Menschen und auch mit der Realität, sprich der Wahrheit Gottes. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, da vorne steht ein Baum am Rande der Straße, da kann man also nicht auf ein Bankett fahren, und einer sagt, nö, ich glaub dir das nicht, und fährt dann aufs Bankett, dann fährt er gegen den Baum. Den Baum kratzt das keineswegs, ob derjenige geglaubt hat an seine Existenz oder nicht. Der steht einfach da. Und jemand, der den Respekt vor der Realität verweigert und sagt, da steht kein Baum, obwohl da einer steht, naja, der kommt unter Umständen zu Schaden, wenn er dagegen fährt. Und ähnlich ist das mit Gott. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Naja, das kümmert Gott nicht. Der wird nicht deswegen Selbstmord begehen, weil irgendjemand nicht glaubt, dass es ihn gibt. Aber früher oder später wird derjenige mit Gott konfrontiert sein. Und dann nutzt ihm sein Glaube, dass es Gott nicht gibt, gerade gar nichts. Wir in unserer heutigen Zeit befinden uns in einem Zeitabschnitt, den wir benennen könnten die Zeit der Gnade. Die Gnade fing an damit, dass Jesus Christus, also dieser Jehoshua Meschiach, auf Golgatha für die Sünden der Menschen bezahlt hat. Und damit hat jetzt jeder Mensch das Recht, Gott zu bitten um Gnade, und auch jeder andere Mensch hat die Möglichkeit, das abzulehnen und zu sagen, nö, das brauche ich gar nicht. Das heißt, diejenigen, die zu Gott umkehren und sagen, ich brauche deine Gnade, ich habe gesündigt, ich bin fern von dir gegangen und habe viele Fehler gemacht und brauche deine Gnade, ich möchte die gerne haben, na gut, der kriegt die. Das ist, ich sag's jetzt mal flapsig, Freibier. Also Gott verlangt da nichts dafür, außer Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit im Umgang mit dieser Gnade. Und dass man sich anstrengen wird, in Zukunft sich an diese Regeln zu halten, die Gott aufstellt. Und Gott ist sogar bereit, auch weitere Regelverstöße zu vergeben, aber nur dann, wenn der Mensch sich auch wirklich ernsthaft damit befasst, was er da wieder falsch macht und nicht das nur vortäuscht. Das sei zur Sicherheit einfach mal als Disclaimer sozusagen gesagt. Also man kann nicht Gott spotten und sagen, ich tue mal so, als ob ich die Gnade will, aber in Wirklichkeit kann er mir mal am Hintern vorbei. Naja, und andere sagen, ich glaube nicht an Gott und auch nicht an seine Regeln und die dürfen das tun. Also jeder hat in der Gnadenzeit die persönliche Wahl, will ich zu Gott zur Umkehr kommen und zurückgehen? Oder will ich das nicht? Oder denke ich, das ist nicht nötig? Also jeder hat die eigene Wahl. Und da gibt es keine Zwänge. Es ist nämlich so, dass sowohl im Himmel als auch in der Hölle nur Freiwillige sind. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber jeder, der gerne zu Gott gehen will, der kann das tun, durch eigenen Entschluss. Und jeder, der das ablehnt, der darf auch das tun und auch auf eigenen Entschluss. Natürlich müssen in beiden Fällen dann die Folgen antizipiert und berechnet werden. Der eine sagt, ich will in der Ewigkeit auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein und nicht in irgendwelche bösen Sachen reingeraten. Deswegen will ich mich mit Gott bereinigen und nehme seine Gnade an. Und der andere sagt, nö, Gott gibt's ja gar nicht und ich brauche das nicht. Ich habe mal jemand sagen gehört, er wird mal überhaupt keine Probleme im jüngsten Gericht haben mit Gott. Er hat sogar geglaubt, dass es Gott gibt und dass das jüngste Gericht auch kommt, aber er sagt, nein, ich brauche da keine Gnade, weil ich kann alle meine Taten und alles, was ich gedacht und gesagt habe und gemacht habe, Gott erklären. Aha, habe ich gedacht. Na ja gut, der Allwissende, der sitzt jetzt schon nägelkauend auf der Kante seines Throns und wartet verzweifelt, bis dieser Mensch ihm erklärt, wie es wirklich war. Aber derjenige darf das tun. Das ist in der Gnadenzeit seine persönliche Wahl. Aber er wählt natürlich nicht nur diesen Weg, sondern auch die Konsequenz. Und deswegen redet die Bibel auch so vieles über nicht nur die Regeln selbst, sondern wie Menschen damit umgegangen sind und was die Folgen waren. Also Gott erzählt uns einfach, wie er das gerne hätte, und dann erzählt er uns, wie Menschen das aufgefasst haben, wie Menschen das gemacht haben und was die Folgen dann waren. Und all diese biblischen Geschichten, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament, sind nichts anderes als, wenn man so will, die Auslegung der Paragraphen oder der Regeln oder Gebote. Ja? Das ist einfach in der Praxis gezeigt, welche Haltung zu diesen Regeln und Geboten führt wohin. Und weil Gott so sehr auf ein gewisses Maß an Regeln bedacht ist, deswegen habe ich mich irgendwann schon in grauer Vorzeit meines Daseins dafür entschieden, mich zumindest mal, soweit ich diese Regeln begreife und in der Praxis sich das auch durchführen lässt, daran zu halten. Also wenn ich sage, in der Praxis sich durchführen lässt, manchmal übersieht man einfach was und macht Fehler. Und das macht man womöglich öfters, als man weiß. Und in den Dingen, wo es Gott wichtig ist, macht Gott einem dann darauf aufmerksam und dann kann man sagen, das war schlecht, da bitte ich um Vergebung. Auch denjenigen Menschen, den ich vielleicht geschädigt habe damit. Und in anderen Fällen ist es nicht so wichtig und dann macht Gott einem auch nicht darauf aufmerksam. Oder noch nicht so wichtig und deswegen macht Gott einem noch nicht darauf aufmerksam, weil es eben noch Wichtigeres vorne dran gibt. Also wie auch immer, da muss man Gott überlassen, wie er das regelt. Er nennt sich auch Vater und das ist klar, ein Vater ist ein Erziehender und der hat da Prioritäten. Naja, und die, die ihn nicht als Gott sehen, auch nicht als Vater sehen, ja, bei denen macht er auch gar nichts. Und das ist sprichwörtlich so. Wenn die sich bewusst oder auch weniger bewusst, aber meistens nur, wenn sie es bewusst machen, gegen irgendeine Regel verhalten, willentlich, mutwillig, dann wird er sie bei den Konsequenzen dieses Regelverstoßes dann nicht mehr schützen. Warum? Weil er will sie dann auf die andere Art und Weise darauf aufmerksam machen, dass hier ein Regelverstoß vorliegt und dass dann gewisse Folgen zu antizipieren sind. Und die kommen dann, ja, die kommen dann. Wie das im großen Zusammenhang aussehen kann, das habe ich im Podcast 233, glaube ich, war das ja, geschildert. Was ist, wenn zum Beispiel eine Ethnie oder eine Kultur sich immer wieder und stärker werdend gegen bestimmte Regeln wendet und gegen diese Regeln verstößt, und dann sind irgendwann Konsequenzen da. Ja, und das kann sogar in diese Massenformationspsychose hineingehen. Da wird Schutz weggenommen und dann kommen unter anderem vielleicht auch Kriege wie in unserem Land. Und man hat die Kinderzimmer militarisiert und den Kindern ihre Freiheit und ihre spielerische und empathische, emotionsgesteuerte Weltfindung weggenommen und die schon sehr früh in Disziplin und zerebrale Steuerung gesperrt und die Folge war dann Krieg. Wenn ich militarisiere, kriege ich Krieg. Und dann nimmt Gott den Schutz weg. Aber ich habe das auch schon im Kleinen gesehen, ja. Menschen, die zum Beispiel die Ehe gebrochen haben, sich also in eine fremde Ehe reingedrängt haben sexuell, die leiden dann oft in ihrem weiteren Leben in ihrer eigenen Ehe auch Schiffbruch, weil der Schutz fehlt. Und man kann zusammenfassend eigentlich sagen, dass all diese Gebote Gottes sind wie eine Art Treppengeländer oder Schutzgeländer, damit man nicht abstürzt, ausrutscht, runterfällt, Schaden nimmt. Und das Ganze wird von Gott sehr ernst gemeint, weil diejenigen, die sich an die Regeln halten, dann auch Beschützte sind. Und diejenigen, die die Regeln nicht gerne sehen und die auch gerne brechen und mutwillig brechen, denen wird der Schutz entzogen und naja, dann sieht man oft auch gescheiterte Existenzen dabei rauskommen. In vielfacher Hinsicht müssen wir auch dieses Geschehen um diese Wurstspritzen da unter diesem Aspekt sehen. Aber wie gesagt, das ist freiwillig. Ja? Jeder kann tun und lassen, was er will. Es ist Gnadenzeit. Gott interveniert nicht, sondern überlässt es der persönlichen Entscheidung eines jeden, wie er das gerne handhaben, gesehen haben oder sehen möchte. Und diese Patrioten, und jetzt kommen wir zu unserer Zeit und in den Zusammenhang zu dem Vorangesagten, diese Patrioten haben erkannt, dass, wenn sie Erfolg haben wollen, sie den Schutz Gottes brauchen. Und deswegen halten die sich an alle Rechtsnormen. Nicht nur an die, die in der Bibel drin stehen, sondern auch die, die unsere Staaten tragen und auch an die Rechtsnormen, die den Umgang verschiedener Staaten in dieser Welt miteinander und auch im Gegeneinander regeln. Also da gibt es ja das Völkerrecht, ja, das sogenannte Landrecht. Und dann gibt es in jedem Land auch eigene Rechtsvorstellungen, eigene Gesetze. Jedes Land hat eine Verfassung, ja gut, Deutschland nicht, aber es gibt da ein Grundgesetz. Der Unterschied ist, ein Grundgesetz wird von anderen geschrieben, von den Besatzern geschrieben für das Land und für die Bevölkerung, während eine Verfassung gibt sich ein Volk in Souveränität selbst. Und all diese Regeln, die haben Bestand vor Gott. Also Gott hat seine eigenen Regeln natürlich auf der Prioritätenliste ganz oben stehen. Aber dann gibt es natürlich auch noch die nationalen Verfassungen und Grundgesetze und auch die ganz normalen Gesetze, die den Alltag regeln und auch das Völkerrecht und das Landrecht und all diese Dinge, die sind Rechtsnormen, die Gott zumindest zugelassen hat und die wir befolgen müssen. Ausnahme dabei Wenn so eine Regel den Regeln Gottes widerspricht, dann ist er natürlich nicht zu befolgen. Also in der Bibel werden die Apostel mal vor den Hohen Rat zitiert und werden dort mit den Regeln des Hohen Rats konfrontiert. Und da sagt dann der Petrus ganz klar, wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. Das heißt, wenn es da einen Konflikt gibt zwischen den Menschenregeln und Gottesregeln, haben natürlich Gottesregeln die Priorität. Und wenn wir Schutz von ihm wollen, dann muss es rechtens zugehen. Und deswegen müssen wir, wenn wir jetzt in dieser Situation stehen, wie wir sie haben, nämlich beherrscht werden von einer Elite, die möglicherweise nichts Gutes im Sinne hat und auch sehr unrechtmäßige Dinge tut, dann müssen wir uns trotzdem an die Rechte halten. Man kann nicht einfach sagen, weil die andere Seite im Unrecht ist, können wir das auch. Wer die Bibel da ein bisschen genauer liest, stellt fest, dass das seit alters her von Gott so gefordert wird. Also, wenn ein anderer Unrecht tut, gibt mir das noch lange nicht das Recht, dann auch Unrecht zu tun. Das ist ja schon ein Satz, der in sich den Widerspruch aufzeigt. Wenn ich davon rede, dass jemand meint, das Recht zu haben, Unrecht zu tun. Ja, hallo, was für ein Recht soll das denn sein, wenn man Unrecht tut? Also es gibt keine Berechtigung für Unrecht, weil Unrecht Unrecht ist und nicht Recht. Das war für mich als Kind relativ schwierig zu verstehen, weil das Gerechtigkeitsempfinden eines Menschen ist natürlich, dass wenn ein anderer was falsch macht, muss ich doch das auch dürfen. Nein, eben nicht. Denn das würde sofort zur Lynchjustiz führen und jeder würde dann das Recht nach seiner eigenen Vorstellung in die Hand nehmen und dann haben wir Chaos. Und deswegen müssen wir auch jetzt in diesem Prozess des Wandels von einem System in ein anderes das Recht wahren, auch wenn die Gegenseite sich an keine Rechte mehr hält und zunehmend ja nun ihre unrechtmäßige Handlungsweise ausschreibt. Also man kann ja sehen, jetzt gerade in der letzten Zeit, dass Rechtsbrüche so vielfältig werden, dass man schon wirklich Tomaten auf den Augen haben muss, um das nicht wahrzunehmen. Ja, unsere Eliten brechen ein Recht nach dem anderen und nennen das Demokratie. Und das ist es tatsächlich. Es ist die Herrschaft der Dämonen, wo Willkür und Rechtsbruch eigentlich zu Hause sind. Aber unsere Bestrebung und auch die der Patrioten ist ja, wieder zurück ins Recht zu kommen. Und man kann nicht mit Unrecht ins Recht kommen. Das geht nicht. Wer Unrecht tut, bleibt im Unrecht. Und so ist auch meine Bitte und mein Rat am Ende der letzten Sprachnachricht zu verstehen, dass nämlich wir im Recht bleiben und nicht das Recht in die eigene Hand nehmen. Trotzdem sehe ich natürlich, dass in unserem Land Einzelne, vielleicht auch Gruppen, langsam anfangen zu kochen und eine gewisse Wehrhaftigkeit aufzubauen, und sich vielleicht sogar organisieren, ich weiß das nicht, ich kenne diese Menschen nicht, aber ich will sagen, ich habe sehr viel Respekt, erstens mal vor diesen Gefühlen, nämlich das Gefühl der Ohnmacht mit einem organisierten Gang in die Wehrhaftigkeit zu ersetzen und auch in der Lage zu sein, beziehungsweise in der Lage sein zu wollen und das herbeizuführen, dass man Recht wieder wird verteidigen können. Das sehe ich durchaus als eine ganz respektable Sache. Und das sehe nicht nur ich so, sondern Gott sieht das genauso. Und da möchte ich euch jetzt mal eine Argumentationshilfe geben und euch mit zwei Stellen in der Bibel konfrontieren, die euch das zeigen. Kurze Zeit, bevor dieser Jehoshua Meschiach, dieser Jesus Christus, seine Missionsarbeit begann, gab es einen Mann namens Johannes, und das ist aber nicht der Apostel Johannes, sondern Johannes der Täufer. Und der hat eine Taufe getauft zur Buße, also zur Umkehr zu Gott. Das heißt, er hat die Menschen, die freiwillig dazu bereit waren, getauft als Zeichen ihrer Umkehr. Ja, eine Taufe ist immer ein, ja, man kann sagen, ein Wechsel von einer Herrschaft in die andere. Also von der Herrschaft Satans geht der Mensch weg, er kehrt um, Buße ist die Umkehr, die Metanoia im Griechischen. ist eigentlich mehr das Umdenken. Jetzt muss ich umdenken. Ich gehe wieder zurück in Gedanken zu dem, was Gott will. Nähere mich wieder dem, was Gott ist und möchte. Das ist die Umkehr. Und dieser Johannes der Täufer hat die Menschen zu dieser Umkehr aufgefordert. Und jeder, der das gesagt hat, das ist eine gute Sache, mache ich, den hat er getauft auf diese Umkehr. Und da kamen natürlich auch viele Menschen und haben gefragt, ja, was bedeutet denn diese Umkehr? Was müssen wir denn dann da tun? Und da lese ich euch jetzt mal einen Vers vor, der steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 3, Verse 12, 13 und 14. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen: Tuet niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Ja, jetzt muss man mal schauen, ein Soldat, der keine Gewalt üben soll, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Nein, ist es nicht. Wenn ein Soldat dem anderen im Kampf gegenübersteht, dann ist das keine Gewalt, denn beide sind gleichermaßen bewaffnet und das ist keine bösartige Gewalt, sondern das ist ein Fair Play bis zum Tod. Aber wenn ein Soldat, der mit dem Schwert kommt oder mit der Piff-Paff-Pistole oder dem Piff-Paff-Gewehr jetzt auf Zivilisten trifft, die unbewaffnet sind und denen Gewalt antut, also zum Beispiel plündert oder vergewaltigt, dann ist das Gewalt und das ist natürlich Unrecht. Und das, was Johannes der Täufer hier sagt, ist: Haltet euch an die Regeln. Kämpft nach den Regeln des Krieges miteinander, das ist keine Gewalt. Aber wenn ihr zum Beispiel Zivilisten beherrscht oder dort für Ordnung sorgt, dann soll es Ordnung sein und nicht Vergewaltigung, Plünderung und Schlimmeres. Ja? Lasst euch genügen an eurem Sold. Also ihr kriegt ja eine Bezahlung für das, was ihr tut. Und dann müsst ihr nicht plündern. Und das Gleiche auch bei den Zöllnern. Ja, das waren damals, man kann sagen, ja, römische Franchise-Beamte. Das waren eigentlich Leute aus der jeweils eigenen Bevölkerung von so einer römischen Provinz. In diesem Fall die Provinz Judäa. Und das waren also Juden, die aber im Auftrag des Römischen Reichs gehandelt haben und quasi ihre Mitbewohner und Mitbürger, ja, den Geld weggenommen haben. Es waren Steuereintreiber. Und die haben von den Römern einfach eine Quote gesagt bekommen, wie viel sie abliefern müssen. Und das, was sie noch mehr nehmen konnten, ja, das war ihr eigenes. Und da haben die Römer keinen Einfluss drauf geübt. Solange es friedlich blieb, war denen das egal. Und wenn die Zöllner natürlich so viel genommen haben, dass die Bevölkerung dann revoltiert hätte, das wäre dann eine gefährliche Sache für den Zöllner geworden. Deswegen, die konnten schon mehr nehmen, aber eben nicht beliebig. Und das haben viele gemacht. Ne? Und die waren sehr unbeliebt im Volk. Und deswegen sagt Johannes der Täufer: Wenn ihr zurückgeht zu Gott und wieder zurück ins Recht, naja, dann nehmt nicht mehr als das, was die Römer von euch fordern. Und lasst diese Zusatzeinnahme, die euch so unbeliebt und verhasst macht. Aber was ich mit dieser Stelle zeigen möchte, ist, dass Gott Wehrhaftigkeit von Menschen, also zum Beispiel diese Soldaten, die mit dem Schwert da kommen, gar nicht per se als etwas Frevelhaftes sieht, sondern Ordnung muss sein und notfalls auch mit Waffengewalt, aber nicht zum Unrecht von Plünderung, Vergewaltigung und Mord. Und auch Steuern sind per se nichts Unrechtes, nur wenn sie zu hoch werden, dann ja. Und um das noch ein bisschen zu vertiefen, dieses Thema, und jetzt kommen wir zu Jesus selbst, Jesus Christus, sagt zu seinen Jüngern in Lukas 22, in den Versen 35 und 36, und er, Jesus, sprach zu ihnen, seinen Jüngern: Als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt? Sie sprachen: Niemals. Da sprach er zu ihnen: Aber nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch die Tasche, und wer es nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Nun, das ist eine merkwürdige Stelle, die bedarf Erklärung. Also Jesus hatte seine Jünger innerhalb von Judäa ausgesandt Und da galten die Regeln, die Gott für die Juden gegeben hatte, nämlich Gastfreiheit, und damit war auch Herberge gemeint. Das heißt, wenn diese Jünger in Judäa jetzt irgendwo in den Ort kamen, um dort vom Reich Gottes zu predigen, dann war es die Verpflichtung der Menschen in diesem Dorf oder in diesem Städtchen, diese aufzunehmen und zu beherbergen und zu verköstigen. Und notfalls ihnen auch, wenn zum Beispiel sie sich die Füße rundgelaufen hatten, dann neue Schuhe zu geben. Brauchten also keine Ersatzschuhe da mitzuschleppen und auch keine Kleidung. Bis auf das, was sie natürlich am Leib trugen, aber das waren eben kurze Ausflüge. Und ihr wisst, das Land Judäa ist nicht sehr groß. Da kann man quasi an 2 Tagen quer durch oder längs durchwandern. Also es sind keine Riesenentfernungen. Und dieses Gastgebot oder Gastfreundschaftsgebot, das war da und hat sie gedeckt. Aber in dieser Situation, in der Jesus da spricht, ist, jetzt geht es nicht mehr darum, in Judäa zu predigen, sondern jetzt geht's raus in die Welt. Und da ist Mangel. Und deswegen braucht ihr jetzt einen Geldbeutel, um euch versorgen zu können. Und ihr braucht auch eine Tasche, möglicherweise mit Kleidung, weil ihr kommt auch in klimatische Regionen, wo es ein bisschen kühler wird. Und auch die Sicherheit ist Mangelware. Ja, ihr kommt in Mangelgesellschaft. Und deswegen kauft Schwerter. Tut etwas zur Selbstverteidigung. Zumindest tragt ein Schwert, damit, wenn ein anderer das sieht, er nicht meint, mit euch leichtes Spiel zu haben, auch wenn er das Schwert nicht zieht, aber zumindest tretet als bewaffnet auf. Und das ist ihm so wichtig gewesen, dass er gesagt hat, verkauft den Mantel notfalls und von dem Erlös kauft ein Schwert. Ein Mantel ist in der Bibel immer ein ganz wichtiges Kleidungsstück, weil es Schutz gibt, wenn man nachts zum Beispiel im Freien ist und es wird kalt. Es wird auch im Nahen Osten nachts empfindlich kühl. Und vor allem auch in den Wintermonaten ist es dann schon mal auch an der 0-Grad-Grenze und da braucht man einen Mantel, um zu überleben im Freien. Deswegen ist das ein Kleidungsstück gewesen, das auch nicht jemandem als Pfand oder gegen einen Kredit weggenommen werden konnte. Also wenn ich einen Kredit gegeben habe und habe das zurückgefordert und der hatte nichts, dann konnte ich ihn pfänden, aber so lebenswichtige Dinge wie den Mantel durfte ich nicht pfänden. Und hier sagt Jesus, Sicherheit ist so wichtig, dass selbst der Mantel gegebenenfalls verkauft werden muss, um gegen Sicherheit eingetauscht zu werden. Was ich euch mit dieser Stelle zeigen will, ist, dass Gott eigentlich nichts gegen Bewaffnung hat und gegen Wehrhaftigkeit per se. Die Stelle mit, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin, ist eine ganz andere Sache, die wird oft ganz falsch interpretiert. Aber ich will jetzt nicht in diese Dinge reingehen, sondern bei den Schwertern bleiben und bei der Bewaffnung bleiben. Gott unterscheidet sehr stark zwischen Angriff und Verteidigung. Und Angriff will er nicht, weil die Menschen sollen friedlich leben, sollen sich an die Regeln halten, die er gibt, und dann gibt es auch keine Notwendigkeit für Angriffe. Aber was ist, wenn ein anderer sich an diese Regeln nicht hält? Ja, dann muss ich wehrhaft sein, um ihm diese Regeln notfalls auch mit Waffengewalt abzufordern. Also mal ganz klar, wenn jemand in ein Haus einbrechen will, als Räuber, das ist gegen die Regeln. Wenn aber der Hausherr bewaffnet ist und sich wehren kann, dann hat der Räuber kein leichtes Spiel. Und das ist damit gemeint. Eine defensive Bewaffnung ist ein Akt der Liebe. Und es gilt sowohl für ein Land, das eine Verteidigungsarmee hat, als auch für den individuellen Hausvater, der um seine Kinder und Frau und sein Eigentum zu schützen, irgendwo eine Pistole hat oder ein Gewehr oder eine Machete oder was auch immer. Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern ein Gott der Liebe und Ordnung. Und deswegen möchte er, dass die Menschen Waffen haben, aber nicht etwa um Regelverstöße dann bewaffnet durchzuführen, sondern um Regelverstöße anderer bewaffnet abwehren zu können. Und deswegen mein Rat und meine Bitte an all diejenigen, die an Bewaffnung denken, das ist per se nichts Falsches vor Gott. Es mag falsch sein vor einer satanischen Obrigkeit, ja, aber es ist nicht falsch vor Gott. Aber Angriff auf irgendwelche staatlichen Einrichtungen zum Beispiel, das wäre falsch. Und wer so denkt, der soll das nochmal überdenken. Denn er begibt sich aus dem Schutz Gottes heraus, wenn er das macht. Aber insbesondere für die Zeit hinterher, also wenn ein Systemwechsel stattgefunden haben wird, ist natürlich eine Bewaffnung eine wirklich wichtige Sache. Weil wir müssen, und das habe ich schon öfters gesagt, wieder zurück zu dem Freiherrentum kommen. Wir müssen wieder den Menschen Waffen in die Hand geben und auch den Gebrauch dieser Waffen lehren, damit es nicht zu Unfällen und Unsinn kommt. Wir müssen den geregelten Umgang mit diesen Waffen trainieren. Und das Angebot muss auch da sein. Und dazu braucht es eben Menschen, die mit Waffen umgehen können, jetzt schon, weil sie das irgendwo gelernt haben, und die diese Sache organisieren können. Wir brauchen wieder den Schutzmann und wir brauchen wieder wehrhafte Bürger. Denn damit beziehen wir Menschen in die Sicherheit im Land ein und brauchen nicht Unmengen Geld und Steuern für Polizeien auszugeben, die im Notfall dann gar nicht kommen oder zu spät. Und deswegen, die Menschen, die mit Waffen Umgang hatten und wissen, wie das geht, organisiert euch in dem Sinne, dass ihr für das danach Wehrhaftigkeit im Volk und im Land erzeugen könnt, wenn die Rechte wieder so sind, dass das geht. Jetzt für die Zeit, wo das nicht geht, müssen wir noch ein bisschen warten. Aber denen mag ich sagen, schaut mal jetzt nach Texas. Denn da wird eine ganz große Sache gedreht. Und lasst es euch gesagt sein, das wird da bis kurz vor dem Bürgerkrieg kommen. Und dann wird die Sache abgeblasen auf merkwürdige Art. Es wird überraschend. Und wenn man so will, ist ja unser Land noch besetztes Land und ist quasi, zumindest der Westteil, ja noch so eine Art zusätzlicher Staat in diesen USA. Denn wir unterliegen eigentlich dem, was dort abläuft. Das ist für Mitteldeutschland anders, weil da waren die Russen drin. Und die unterliegen immer noch ein Stück mehr der eventuellen russischen Führung. Und das hat ja auch Dmitri Medvedev auch gesagt, schon, dass man sich überlegt, diesen 2+4-Vertrag, der ja im Westen von keinem Land ratifiziert wurde, sondern nur von Russland, dass man den kündigt wegen Nichtigkeit und möglicherweise dann Mitteldeutschland wieder zurücknimmt. Also das ist auf jeden Fall gedanklich schon geäußert worden. Ja. Aber zumindest im Westen, wir müssen gucken nach Texas und diejenigen in Mitteldeutschland, die können natürlich auch dahin gucken, denn das, was da jetzt abläuft, diese Patrioten arbeiten mit den russischen Patrioten zusammen. Das ist kein zweigeteiltes Ding. Die Teilung läuft ganz anders, als wir das so denken. In jedem Land gibt es diesen tiefen Staat. Es gibt in den USA tiefe Staatkräfte und es gibt die patriotischen Kräfte. Und es gibt in Russland den tiefen Staat und es gibt die patriotischen Kräfte. Obwohl in Russland mit Putin sind die Patrioten schon seit langem auf dem Vormarsch und sind eigentlich schon mit in der Welt von allen Ländern am weitesten vorangeschritten in der Ausmerzung des tiefen Staates. Und in der USA läuft die Nummer gerade und in Texas beginnt das jetzt sichtbar zu werden, auch militärisch sichtbar zu werden. Und dann ist es nicht mehr lange, bis das bei uns auch militärisch sichtbar wird. Ja, das war schon immer so. Und es heißt America first, also die USA, Amerika zuerst. Nicht nur im Sinne, dass da die höchste Priorität steht für die Amerikaner, nein, das ist auch zeitlich zu verstehen. In dem Moment, wo in diesem Land das Ganze kippt, wird es weltweit kippen. Wenn das dort zum Sturm kommt, kommt es weltweit zum Sturm. Deswegen meine Bitte um Geduld und bleibt im Recht. Das wäre schön. Ihr dürft nicht vergessen, wenn wir ins Unrecht wechseln, dann wird das für den tiefen Staat der Grund sein, mit aller Härte auch gegen völlig unbewaffnete und völlig schuldlose Zivilisten zuzuschlagen. Dann wird das kein Halten mehr geben. Das wird nicht nur dann eine Gewalt sein gegen die, die Gewalt geübt haben, sondern auch gegen alle anderen. Und das ist gefährlich. Und deswegen meine Bitte. Okay, soweit für heute. Es ist lang genug geworden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.